Ich war letzte Woche ein bisschen krank, hab viel im Bett rumgelungert und alles an Spielfilmen und Serien geguckt, was nicht bei drei aus den Streamingportalen verschwunden ist. Und irgendwann bin ich dann bei den Harry Potter Filmen gelandet, mal wieder, hab mir die alle nochmal angeguckt. Und mir ist dieses Mal irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass Voldemort, der Bösewicht, der alles in Schutt und Asche legen will, eigentlich überhaupt keine Zukunftsvision hat. Klar, der will, dass die Magier über die Muggel, also die Nicht-Magier, herrschen. Aber sonst, das ist schon ein Phänomen, das sich durch Kinderbücher zieht. Eigentlich existiert das Böse immer nur um des bösen Willens. Die Bösen wollen alles kaputt machen, abschaffen, niederreißen. Aber wie es dann weitergehen soll, das wird eigentlich nie thematisiert. Und wir machen jetzt einen sehr großen Sprung rüber zu einem Buch von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, das Zerstörungslust heißt. Und in dem es um die Zerstörungslust der rechten Bewegungen weltweit geht. Kann man Voldemort mit Trump, Musk oder der AfD gleichsetzen? Fragen wir doch mal, nämlich Caroline Amlinger. Sie ist in den Resonanzen bei WDR3 am Telefon. Schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Frau Amlinger, macht das irgendeinen Sinn, was ich gerade erzählt habe? Sind die rechten Bewegungen genau wie die Bösewichter in Kinderbüchern? Die wollen einfach nur alles platt machen, haben aber keine Vision davon, wie es dann werden soll, wenn einmal alles zerstört ist? Sie erscheinen uns manches Mal tatsächlich als Bösewichter, also das heißt als Karikaturen, die kaum in der Realität existieren können. Denkt man etwa nur an Trump, der sich boshaft darüber erfreut, wenn Geflüchtete in einem Gefängnis in Florida nicht nur den klimatischen Bedingungen ungeschützt ausgesetzt sind, sondern auch Gefahr durch Alligatoren droht. Also das wirkt schon alles sehr böse auf uns demokratisch sozialisierte Menschen. Dennoch würde ich aber einen entscheidenden Unterschied sehen. Denn wie Sie angesprochen haben, die Idee unserer Gesellschaft, unserer Gegenwart, eine andere Zukunft gegenüberzustellen, das ist etwas, was die rechte Bewegung in der Geschichte und in der Gegenwart vermochte. Und da setzen wir in unserer aktuellen empirischen Untersuchung auch an. Also wir haben uns mit der Zerstörungslust von Menschen beschäftigt, die konkret in Deutschland die AfD gewählt haben und wollten aber genau wissen, naja, wogegen richtet sich denn diese Lust am Untergang? Was soll denn da eigentlich abgeschafft werden? Und da kam mir zunächst zu dem Ergebnis, dass es vor allen Dingen die Institutionen waren unserer liberalen Demokratie, also jene Institutionen, die gerade Menschen mit einem Minderheitenstatus schützen sollen vor den Unabwägbarkeiten des Lebens oder die auch alle Identitätsformen mit einbeziehen sollen, wie etwa ganz konkret Diversitätsprogramme in Unternehmen oder aber auch eben einen Schutzstatus dann für Geflüchtete. Ich finde, das ist wirklich die eigentlich komplizierte Frage, eben die nach diesem Ursprung der Zerstörungslust, weil eigentlich würde ich immer sagen, eine Gesellschaft, die nicht mehr funktioniert, die zerbricht, wo Menschen an Hunger leiden, unter einem repressiven System leiden, da erwacht dann diese Zerstörungslust der Menschen, siehe vielleicht eben damals die DDR und auch die UdSSR, da wurden eben Systeme gestürzt, weil die Menschen diese Systeme einfach nicht mehr wollten, weil sie Freiheit wollten. Sind wir heute überhaupt in einer ähnlichen Situation oder ist die heutige Situation wirklich eine völlig andere eigentlich? Also zunächst muss man sagen, dass wir uns ja heute, zumindest in den westlichen Gesellschaften, meist in Gesellschaften bewegen, die ja auf relativ etablierten Demokratien fußen. Auch wir Menschen sind ja in der Regel postautoritär sozialisiert worden. Wir sind mit relativ hohen Freiheitsgraden und Selbstbestimmungsrechten aufgewachsen. Und da war es für uns als Soziologinnen doch auch schon sehr erstaunlich zu sehen, dass doch ein nicht geringer Anteil eben genau diese Form von Gesellschaft, die eine Teilhabe für alle ermöglichen soll, wieder abschaffen will. Also wir befinden uns heute schon auch in einer ganz anderen Ausgangslage als damals zur Zeit des Vorabends des historischen Faschismus in Europa, aber auch, wie Sie angesprochen haben, der Umbrüche um 1989. Na, also wir haben beispielsweise nicht so wie damals die durch die Weltwirtschaftskrise enorme Verarmung von wirklich breiten Teilen der Bevölkerung. Und wir haben sozusagen auch nicht mehr, wie ich schon angedeutet habe, ja diesen vordemokratischen, monarchistischen Unterbau einer noch nicht gefestigten Demokratie. Gleichwohl ist ja unser aller Leben in den letzten Jahren zutiefst erschüttert worden durch eine Vielzahl unterschiedlicher Krisen. Man spricht deswegen ja auch von einer Polykrise, wo sich einzelne Krisen wechselseitig verstärken. Das war eben die Finanzkrise 2008, dann folgte die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg in Europa und im Hintergrund schleicht ja auch nach wie vor immer noch die Klimakrise sich in unseren Alltag hinein. Und das alles führt dazu, dass die Gesellschaft als solche nicht länger als eine wahrgenommen wird, die grundlegend für Fortschritt sorgt. Und das war eigentlich eine zentrale Idee von modernen Gesellschaften, dass die Kinder es einmal besser haben werden als ihre Eltern. Und für viele ist es subjektiv oder auch objektiv manches Mal, stellt sich dieser Satz als hohl raus. Also viele haben den Eindruck, nicht in einer sich öffnenden Gesellschaft der wachsenden Chancen zu leben, sondern im Gegenteil in einer sich schließenden Gesellschaft der geringer werdenden Lebenschancen. Caroline Amlinger, bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter auch über die Situation in Deutschland mit der AfD nach Musik von Nils Kugelmann, Tiny Wonders. Die Soziologin Caroline Amlinger ist zu Gast in den Resonanzen. Sie hat zusammen mit Christian Nachtwey das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus geschrieben. Frau Amlinger, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, kommt Ihnen in der Diskussion eigentlich auch manchmal zu kurz, dass ja immer sehr oft von Parteien oder von politischen Personen gesprochen wird und nur eher selten von den Menschen, die diese Partei oder diese Person wählen, die sich ja anscheinend dann eine solche Politik wünschen. Ich habe das Gefühl bei der AfD halt ganz stark, dass immer nur über die Partei berichtet wird. Es wird gefordert, dass die Partei verboten werden soll. Aber das ändert ja nichts an diesen vielen Menschen, die sich so eine Politik wünschen. Regiert die gängige Politik in Deutschland da auch vielleicht so ein kleines Stück weit an den Menschen vorbei? Ja, also kann man schon sagen, allerdings würde auch eine Politik, wie die CDU es ja in Teilen momentan macht, fehlgehen, die Bevölkerung einzuholen, indem man die AfD in Anführungsstrichen von rechts überholt. Na, also indem man praktisch einfach beispielsweise die Migrationspolitik der AfD in die bürgerlichen Parteien mit implementiert, diese Themen, dann stärkt man ja absurderweise gerade eben die Rechte. Und das hängt natürlich, wie Sie angesprochen, auch damit zusammen, dass man sich gar nicht wirklich auseinandersetzt damit, aus welchen Beweggründen sich gerade auch Personen aus der bürgerlichen Mitte der AfD zuwenden. Und wir als Soziologinnen hatten eben die Möglichkeit, nochmal tiefen Interviews mit Menschen zu führen, die eben die AfD entweder schon länger wählen oder jetzt gerade erst bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben. Und uns war es eben wichtig, genau zu verstehen, nicht nur, wie sozusagen rechte WählerInnen die Welt wahrnehmen, sondern auch in welchen sozialen Laufbahnen sie sich befinden. Also was sie eigentlich auch für ein Leben bislang erlebt haben, um auch zu verstehen, naja, was haben die denn für ein Gesellschaftsbild? Nämlich uns ist sehr oft der Satz entgegengebracht worden, dass sich doch eigentlich alles verschlechtert hat in Deutschland. Das wurde illustriert mit der nicht funktionierenden öffentlichen Infrastruktur. Deutsche Bahn lässt grüßen, aber eben auch mit dem Gefühl, dass man für die eigene Leistung eigentlich nicht mehr das bekommt, was einem zusteht. Das entspricht nicht immer unbedingt der Realität, aber es ist eine gefühlte Realität, die auch gegenüber Fakten ein Stück weit immun ist. Es entsteht eben sozusagen aus einem Gefühl, dass sich auch die Lebenschancen ökonomisch verschlechtert haben und dass gleichzeitig, und das ist entscheidend, aber auch Hindernisse politisch errichtet wurden, die nun eben vermeintliche Außenseitergruppen begünstigen würden, wie eben Geflüchtete oder aber auch Frauen oder aber auch Personen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten. Also das, was die einen dazu gewinnen, durch die Inklusion in die Gesellschaft, das verlieren nun die ehemals Etablierten. Aber warum resultiert genau daraus so eine Zerstörungslust? Wenn man jetzt sagt, in Deutschland geht alles den Berg runter, dann würde es doch eigentlich noch mehr den Berg runtergehen, wenn man weiterhin zerstört. Warum baut man nicht lieber auf? Ja, das ist eine sehr schöner Einwand. Ne? Also wir haben ja zunächst einmal auch die Personen, mit denen wir gesprochen haben, haben wir zugehört und wir haben da jetzt selbst auch nicht widersprochen. Aber was man sozusagen in dieser Argumentation des Zerstörenwollens, des Beseitigenwollens, aber auch von Hindernissen, was sozusagen dem innewohnt, ist eben die Vorstellung, dass sich die Gesellschaft eigentlich ja in einer Nullsummenumgebung befindet. Eine Nullsummenumgebung herrscht vor, wenn wir nur noch begrenzte Ressourcen haben, die untereinander aufgeteilt würden. Das heißt, der gesellschaftliche Reichtum, der wächst nicht mehr, sondern er schrumpft potenziell. Und in dem Fall ist das, was der andere dazu gewinnt oder auch vermeintlich dazu gewinnt, ein direkter Verlust für mich. Und daraus ja speist sich, wenn man so will, diese aggressive, diese destruktive Energie, weil damit ja eben auch Verteilungskonflikte, die ja immer zentral auch linke Parteien und Bewegungen mobilisiert haben, diese Verteilungskonflikte, die werden nicht mehr zwischen oben und unten geführt, sondern die werden horizontal als Verteilungskampf geführt, ne, zwischen vermeintlichen zusätzlichen Mitessern, die dazukommen. Das zeigt sich in der Diskussion um Migrationsobergrenzen, aber auch um Diversitätsquoten in Unternehmen oder aber auch um die richtig anerkannte Anzahl der Geschlechter. Immer sind es sozusagen Personengruppen, die neu hinzukommen und zusätzlich subjektive Rechte beanspruchen. Und das sozusagen ist ja auch ein zentraler Moment, wo unsere Gesellschaft momentan Fortschritte erlebt. Also, dass wir wirklich nochmal, ja, Minderheiten und eben andere Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft integrieren. Aber für WählerInnen rechter Parteien erscheint es so, als ob ihnen dann etwas weggenommen wird. Und das ist nicht immer nur eine Einbildung, denn in unserer Studie waren vor allen Dingen junge Männer rechts und destruktiv. Das heißt, dass tatsächlich eben es Personen sind, die auch real an Status und an Privilegien eingebüßt haben. Na, also wenn man sich beispielsweise nochmal konkret anschaut, der Anteil der weißen Männer am Volkseinkommen in den USA, der lag in den 1960er Jahren noch bei über 70%. Heute sind es noch knapp 40%. Das heißt, durch die Integration auch von Frauen und aber auch von anderen Personengruppen in den Arbeitsmarkt haben dann eben tatsächlich in dem Fall in den USA weiße Männer Privilegien eingebüßt. Ne? Das ist auch immer ein Kampf um eine Aufrechterhaltung von Hierarchien. Es ist ein Kampf, wenn man so möchte, dann auch der geführt wird gegen Egalisierungsprozesse. Caroline Amlinger, ganz herzlichen Dank. Zusammen mit Oliver Nachtwey hat sie das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus geschrieben. Das ist erschienen im Surkamp Verlag und 450 gebundene Seiten gibt es für 30 €. Frau Amlinger, ganz herzlichen Dank Ihnen nochmal und einen schönen Abend. Vielen Dank für das Gespräch.